Ein Schauspiel ist's. Für Kinder nicht, noch Götter. Es wendet sich an menschlichen Verstand. Deutet es drum, nicht völlig à la lettre. Nur scheinbar liegt der Sinn offen zur Hand. Der Szenenhorizont zeigt heiteres Wetter. Die Handlung spielt in heiteren Wetters Land, sprichwörtlich abgefasst, wie sie erschienen von alters her auf aller Länder Bühnen. Betrogener Ehemann, fremd dem eigenen Lose, Rivalen um ein zweites Weib in Streit, blutiger Zweikampf folgt. Daran sich lose landläuf'ge Weisheit und Betrachtung reiht. Ein gerader Mann in bunt geflickter Hose greift hurtig keck in die Begebenheit. So spiegelt sich die kleine Welt im Kleinen. Was lebend war, will nachgeahmt erscheinen.